Deutschlandfunk, Büchermarkt. Mit Tanja Lieske. Sie hat ferne Welten und fremde Zivilisationen geschaffen, galt als eine der ganz Großen des Fantasies und des Science-Fiction-Genres. Zu ihren Bewunderern zählten Salman Rushdie, Stephen King, die kanadische Autorin Margaret Atwood und der Brite Neil Gaiman. Im Alter von 88 Jahren ist Ursula K. Le Guin in Portland in Oregon verstorben. Sie hat, und das ist sogar für ihre Genre richtig viel, 200 Bücher geschrieben. Vor der Sendung habe ich mit Hannes Riffel vom Fischer Verlag telefoniert und ihn als erstes gefragt, ob es denn das eine große Thema gibt, das sich durch ihr Werk zieht. Es geht ihr immer um Menschen. Ursula Le Guin, ob es sie nun Science Fiction oder Fantasy geschrieben hat, hat sich immer damit auseinandergesetzt, wie Menschen besser miteinander auskommen können. Das heißt, sie hat immer eminent politische Bücher geschrieben, in der Science Fiction etwas offensichtlicher, in der Fantasy etwas verklausulierter. Ihre Hochzeit war ja in den 1960er und 1970er Jahren. Wie ungewöhnlich war das denn, damals politische Themen im Bereich des Fantasy-Romans zu setzen? Das hatte sich in der Science-Fiction schon öfter durchgesetzt, aber so richtig, so ganz konkret und auf diesem literarischen Niveau, wie Ursula Le Guin das gemacht hat, war das schon eher selten. Aber die Science-Fiction hat sich eigentlich in den 60er Jahren und die Fantasy mit der Jugendbewegung, mit der Studentenbewegung politisiert. Was ist das große literarische Verdienst Ihrer Romane? Das ist jetzt eine ganz große Frage. Ich würde sagen, Ihre große Stärke ist es, eigene Welten zu entwerfen, die sehr, sehr glaubwürdig sind und dann ganz, ganz schnell an die Menschen heranzuzoomen, unter welchen Bedingungen man auf diesen Welten oft Extrembedingungen zusammenleben kann. Und da spielt sie dann Sachen durch in dem Roman Freie Geister. Das ist eine anarchistische Dystopie, Utopie, das kann man sich aussuchen. Oder in ihrem RC-Zyklus geht es darum, wie Magie das Leben beeinflusst, wie das Verfügen über Magie, was gleichzeitig ein Verfügen über Macht ist, das Leben beeinflusst, wie man damit umgeht. Also auch ein Spiel von Verantwortung. Wenn Sie sagen fremde Welten, nennen Sie uns doch mal ein Beispiel. Wie sieht so eine Welt aus? Sie hat in ihrem Roman Freie Geister eben zwei Planeten beschrieben und ein Planet ist eine typische erdähnlicher Planet, auf dem es ein kapitalistisches und ein sozialistisches System gibt. Das ist ein Roman aus den 70er Jahren, also ganz typisch von den Kalten Kriegsvergleichen geprägt. Und parallel dazu gibt es einen sehr, sehr trockenen planetaren Mond, auf dem sich eine anarchistische Gesellschaft niedergelassen hat. Und da ist es natürlich, das Wasser zu haben, ist eine absolute Ausnahme. Man findet neue Wege, sich zu waschen. Wasser ist fast so etwas wie eine Währung. Und unter diesen Bedingungen müssen die Menschen eine ganz andere Art von Zusammenleben finden. Also auch dystopische Elemente. Erzählen Sie uns was von der Person Ursula K. Le Guin. Was war das für ein Mensch? Auf jeden Fall ein Mensch, eine sehr gebildete Frau, die war eine Tochter von Anthropologen, in einer Welt aufgewachsen, in der Bücher eine große Rolle gespielt haben, der schon sehr früh sich Gedanken darüber gemacht hat, wie man für sich als Individuum frei leben kann. Und das hat sie dann auch in ihrer Literatur thematisiert. Also sie war immer jemand, die sehr offen mit ihren Kollegen, mit ihren Lesern umgegangen ist, aber auch eine klare Vorstellung davon hatte, was wichtig ist, nämlich das kann man sich ja vorstellen, in den 60er, 70er Jahren, als es noch keine Debatte gab über, dass alle, egal wie unterschiedlich sind, trotzdem gleiche Rechte haben, das kam ja da erst aufs Tapet, da war das für sie schon ganz, ganz wichtig und sie hat das in den Büchern immer ganz weit vorne abgehandelt. Also das Gender-Thema, was natürlich auch erklärt, warum jemand wie Margaret Atwood sie so gut und so toll findet. Sie haben gerade gesagt, sie kommt aus dem Elternhaus, in dem ein Anthropologe zu Werk war. In diesen Tagen hat man ja schon ein bisschen was über sie lesen können. Und dann wird immer so darauf angespielt, dass sie eine andere Art von Anthropologie betrieben hätte, nämlich sozusagen eine Anthropologie des Geistes, dass sie eben in ihrer Fantasie in ferne Welten gereist ist. Können Sie damit was anfangen? Ja, insofern. Ich meine, ein Anthropologe oder eine Anthropologin in dieser Wirklichkeit beschäftigt sich mit real existierenden Völkern, besucht sie, analysiert sie, beschreibt sie, während Le Guin sich Planeten und Völker ausgedacht hat, anhand denen, wie bestimmte Entwicklungen, bestimmte Lebensformen zeigen konnte. Also das ist einfach sozusagen das Pferd von hinten aufgezäumt. Aber das hatte natürlich auch einen Sinn und Zweck. Und wenn das jetzt immer so ein bisschen trocken klingt, politisch, dann sollte man vielleicht nochmal betonen, dass sie keine utopischen oder dystopischen Romane geschrieben hat, in denen halt die Gesellschaft beschrieben wurde und sonst nichts, sondern ihr waren immer die Menschen wichtig. Es gab immer ein großes Figurenensemble, mit dem man mitfiebern konnte. Und das ist, denke ich, auch ihre ganz, ganz große Stärke. Sie hat, das muss man sich mal auch richtig vorstellen, fast 4 Jahrzehnte lang nicht an einem, sondern an 2 großen Erzählzyklen gearbeitet. Der Haynisch-Zyklus und der Erdsee-Zyklus. Das sind die, für die man sie auch vor allem kennt. Was macht diese Zyklen so populär? Der Haynisch-Zyklus ist ganz klar Science Fiction. Das spielt auf verschiedenen fernen Planeten und das ist auch ganz offen politisch. Und da hat es auch seine Zielgruppe gefunden, weil sich Leute, die nach Lebensmodellen, nach Gesellschaftsmodellen suchen, darin wiedergefunden haben. Während der Erdsee-Zyklus erzählerisch erstmal auf den ersten Blick Jugendbuch-Fantasy ist, mit Magie und Helden, also schon in der Tradition von Tolkien steht, aber dann einfach Fragen stellt, die man in diesem Zusammenhang nicht so gewohnt ist. Das ist das, was ich vorhin angesprochen habe. Da geht es dann darum, wer über Magie verfügt hat, eben eine entsprechende Macht und auch eine entsprechende Verantwortung. Das macht es meines Erachtens so spannend. Sie war ja auch die Erste, die eine Zauberschule erfunden und gedacht hat, hat sich aber nicht zu Wort gemeldet, als Harry Potter den großen Welterfolg gestartet hat und hat nicht gesagt, nee, ist eigentlich meine Idee, ich brauche jetzt, was weiß ich, Tantiemen Royalties oder sowas. War sie sehr bescheiden? Vermutlich ja und vermutlich war ihr das auch nicht so wichtig. Ein Gespräch mit Hannes Riffel, er ist Programmbereichsleiter des Thor Verlags. Das ist wiederum ein Imprint des Fischer Verlags. Ich bitte, die Qualität der Aufnahme zu entschuldigen. Wir haben den viel beschäftigten Menschen unterwegs erreicht. Anlass unseres Telefonats war der Tod der Science-Fiction-Autorin Ursula K. Le Guin. Und von ihr ist gerade in neuer Übersetzung erschienen ein Roman von 1974. Er heißt im Deutschen Freie Geister.